Laut Meldungen aus Seoul fällte am 10. März in Südkorea, wo der Massenkampf der Bevölkerung für die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye zügig geführt wurde, das Verfassungsgericht das Urteil über die Anklage gegen Park Geun-hye. Nach der dreimonatigen gerichtlichen Untersuchung über den Antrag zur Anklage gegen die Präsidentin Park Geun-hye, der am 9. Dezember des Vorjahres im südkoreanischen Parlament durchgebracht worden war, entschied sich heute das südkoreanische Verfassungsgericht mit Zustimmung von allen 8 anwesenden Richtern für die Amtsenthebung der Präsidentin. Dadurch ist Park Geun-hye ein Jahr vor dem Ablauf ihrer Amtszeit ihres Präsidentenamtes enthoben worden und wird künftig als allgemeine Verbrecherin einer richtigen gerichtlichen Untersuchung unterzogen.